Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 890 an Goethe. Vorsichtshalber bitte ich Sie, das Theaterexemplar der Braut von Messina sich ausliefern zu lassen. Ich weiß, dass hier Jagd darauf gemacht wird und die Anzeigemacher könnten desselben benötigt sein. Ich habe meine alten Papiere über die Malteser vorgenommen und es steigt eine große Lust in mir auf, mich gleich an dieses Thema zu machen. Das Eisen ist jetzt warm und lässt sich schmieden. SCH